ein Beispiel irgendwie, dass Männer dann, also cis-männliche Genossen, beispielsweise ein Plakat von einer Yepeje-Kämpferin in ihrem Zimmer hängen haben und die ganz dolle bewundern. Ja, die fast vergöttlicht wird eigentlich, gleichzeitig aber beispielsweise innerhalb von einer heterosexuellen Zweierbeziehung genau diese Genossen ihre eigene Freundin ganz, ganz anders betrachten. Also ihr zum Beispiel diese Stärke nicht zuschreiben. Ein linkes Podcast-Projekt aus Oldenburg für eine soziale, emanzipatorische und ökologische Gesellschaft. Ab sofort findet ihr uns auch bei Spotify. Sucht einfach nach Maikäfercast. Herzlich willkommen zur 8. Folge des Maikäfer-Podcasts. Im Dezember hätte es einen Workshop geben sollen zu patriarchalen Strukturen in politischen Gruppen. Der musste leider aufgrund von Corona ausfallen. Wir fanden das Thema aber trotzdem ziemlich spannend und haben deswegen verschiedene Gruppen eingeladen. Und es soll um die kurdische Freiheitsbewegung gehen, um eine Frauenbewegung, eine feministische Bewegung, die in der kurdischen Bewegung ziemlich groß ist. Und aber auch, was für Schlüsse können wir daraus ziehen und wie können wir die Ideen in unsere eigene Praxis einfließen lassen. Genau, soweit erstmal. Vielleicht stellen sich die Leute, die heute dabei sind, einmal kurz vor. Soll ich mich auch vorstellen? Ach so, ja. Ja, ich bin der Thomas. Ich bin mit hier beim Moderieren von den Maikäfern. So zur Info auch für die Hörerinnen und Hörer. Wir machen das gerade online und nehmen das auf. Also wir sehen uns zwar in Kameras, aber nicht live. Aber das klappt trotzdem. Und dann würde ich jetzt an Sophia übergeben. Hallo, ich bin Sophia von der Gruppe Women Defend Rojava oder der Ortsgruppe in Oldenburg davon. Ja, erstmal so viel. Ja, und ich bin Lisa, ich bin auch in der Ortsgruppe Oldenburg und uns gibt es jetzt seit ungefähr einem Jahr. Und also wir als Women Defend Rojava beziehen uns auf die kurdische Freiheitsbewegung und vor allem auf die kurdische Frauenbewegung. Wir sind eine Kampagne oder Teil einer Kampagne, die vor einem Jahr im Herbst 2019, als die Türkei wieder mal angefangen hat, Nord- und Ostsyrien zu bombardieren, ins Leben gerufen wurde. Und zwar deshalb, weil wir die Angriffe der Türkei nicht nur als Angriffe gegen Kurdinnen und Kurden in der Region Nord- und Ostsyrien werten, sondern halt auch als Angriff gegen das Frauenprojekt, gegen das emanzipatorische Gesellschaftsprojekt in Rojava, wo sich Frauen auf eine revolutionäre Art und Weise organisieren, die uns inspiriert. Und wir kämpfen also für Gleichberechtigung und für die Befreiung der aller Geschlechter, unter anderem. Ja, hi, ich bin Luise von Gemeinsam Kämpfen, feministische Organisierung für Selbstbestimmung und demokratische Autonomie. Wir haben uns am 25.11.2017 zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen, haben wir uns als Kampagne öffentlich gemacht und sind aus und in Diskussionen mit der kurdischen Frauenbefreiungsbewegung entstanden. Wir hatten damals uns als Ziele gesetzt, anfangs die Idee der Revolution in Rojava als Frauenrevolution vorzustellen und bekannt zu machen. Also die Ideologie insbesondere hier innerhalb von Deutschland oder im deutschsprachigen Raum bekannt zu machen und zu diskutieren. Den Aufbau des Frauendorfs Jinwa in Rojava zu unterstützen und hier vor Ort feministische Organisierung und Vernetzung voranzutreiben und die Diskussion darüber eben anzustoßen. Und genau, jetzt sind wir seit 3 Jahren aktiv und sind heute in verschiedenen Städten in Deutschland vertreten, haben uns als Arbeitsschwerpunkte momentan Feminizide und Gewalt gegen Flintpersonen stoppen, Antikrieg und Antifaschismus und Ökologie gesetzt. Und sind gerade in dem Prozess, auch mit einer Umbenennung zu verdeutlichen, also dass wir in den letzten 3 Jahren eigentlich innerhalb der Praxis übergegangen sind, von einer Kampagnenarbeit hin zu einer organisierten Struktur, die sich eben auf eine gemeinsame Patriarchatsanalyse und die Ideologie mit der kurdischen Frauenbefreiungsideologie bezieht. Und betrachten eben das 21. Jahrhundert als das Jahrhundert der Geschlechterbefreiung und des Geschlechterkampfes und genau, machen in diesem Sinne Politik, versuchen uns zu organisieren, Bewusstsein zu schaffen in der Gesellschaft. Ja, hallo, ich bin Christian. Ich bin in verschiedenen politischen Kämpfen aktiv, unter anderem auch in Solidaritätsarbeiten zur Freiheitsbewegung Kurdistans und antimilitaristischen Kämpfen. Ich mache mit anderen Cis-Männern zusammen seit über 2 Jahren eine antipatriarchale Auseinandersetzung. Das heißt, wir reflektieren gemeinsam unser eigenes Verhalten in politischen Arbeiten, im Alltag, in Beziehungen, überall, gerade im Besonderen auf Patriarchat. Und genau, dafür treffen wir uns alle 2 Wochen, um an uns zu arbeiten und daraus auch Rückschlüsse auf Gesellschaft und wie sind wir überhaupt aufgewachsen zu ziehen. Wir hatten uns zu Anfang, als wir diese Folge geplant haben, gefragt, wer soll das machen? Und anfangs hatten sich in erster Linie Cis-Männer gemeldet aus unserer Gruppe und eben keine Flint-Personen. Und da hat sich aber dann auch die Diskussion recht schnell ergeben, ja, ist das denn überhaupt sinnvoll? Sollen das jetzt Cis-Männer machen, die Moderation? Soll das nicht lieber eine Flint-Person machen? Ich bin ja jetzt dabei, de facto. Aber trotzdem wäre jetzt die Frage an euch, wie seht ihr das denn? Ja, also wir hatten ja vorher uns schon mal getroffen und so ein bisschen überlegt, wie wir den Podcast aufbauen. Das darf man wohl sagen, oder? ja, genau. Und wir hatten dann irgendwie nochmal in der Gruppe auch über diese Frage gesprochen und fanden sie tatsächlich gar nicht so einfach zu beantworten, weil es ja ganz schön viele Aspekte gibt, die da reinspielen. Ne? Einerseits haben wir dann diskutiert, was ist denn Moderieren eigentlich für eine Aufgabe? Ne? Ist es so eine typische Aufgabe, die niemand machen will und dann oft zum Beispiel an Flint-Personen hängen bleibt? Oder ist es eine Aufgabe, die sozusagen auch eine gewisse Sichtbarkeit und einen Stimmraum schafft, die, was ja oft eher sozusagen also eine schnellere Möglichkeit ist für Cis-Männer, da in solche Bereiche reinzugehen. Und wir haben dann so überlegt, also zum Beispiel in unserer Gruppe versuchen wir immer alle Aufgaben möglichst aufzuteilen und zu rotieren, damit es halt da keine Machtgefälle gibt. Es gibt ja noch viele andere Gefälle außer, oder Gefälle klingt jetzt blöd, Hierarchien. Und es gibt da in der kurdischen Bewegung auch eine bestimmte Form des Reflektierens von Gruppenprozessen, das heißt Tekmil. Und das ist immer sozusagen am Ende von einer Gruppenbegegnung eine ganz kurze Rückmeldung von jeder einzelnen Person, auf die von den anderen auch nicht Bezug genommen wird, also man gibt das einfach so in die Gruppe rein, ja, und da können dann solche Sachen auf jeden Fall reflektiert werden und wir nutzen das auch in unserer Gruppe, um ein bisschen darüber zu reden, wer wie viel spricht zum Beispiel oder so und wir hätten jetzt zum Beispiel den Vorschlag, wenn wir alle das möchten, dass wir das auch jetzt hier am Ende des Podcasts so versuchen, uns selbst als Gruppe zu beobachten und rückzumelden. Also der Gedanke war, dass wir, also ihr habt jetzt ja auch eine paritätische Besetzung. Das ist ja jetzt auch schon mal ganz nach dem Modell des demokratischen Konföderalismus, was ja super ist. Also einfach, dass verschiedene Perspektiven in Leitungspositionen sind. Also das geht natürlich dann noch, wird noch komplexer mit verschiedenen Backgrounds wie eigene Religion oder ethnischer Hintergrund. Was Sophia gerade gesagt hat, da dachten wir, dann können wir einfach mal gucken, wie es so läuft dieses Mal und dann können alle am Ende sagen, was sie dazu meinen. Wir können das Konzept auch nochmal genauer vorstellen, wenn ihr darauf Lust habt. Also vielleicht kann man dazu sagen, dass es vor allem um ein Feedback sich selbst gegenüber geht, also weil so ein zentraler Gedanke ist, dass gesellschaftliche Veränderung halt nur entstehen kann, wenn wir an uns selbst arbeiten. Also wir können die Welt nicht verändern, wenn wir nicht irgendwie Mechanismen in uns selbst beobachten und darauf eingehen. Also deshalb ist zum Beispiel auch, wäre dieser antipatriarchale Workshop, den wir organisiert hätten, auch für alle Geschlechter offen gewesen, weil der Gedanke halt ist, dass wir alle patriarchale Denkstrukturen und Muster verinnerlicht haben und das Patriarchat quasi in uns wirkt, genauso wie irgendwie rassistische Muster oder so in uns allen wirken, auf unterschiedliche Arten und Weisen. Also es geht da bei diesem Tekmil darum, halt das System in sich selbst, was Christian ja auch gerade schon gesagt hat, wie die eigenen Gruppen so funktionieren, das System in uns selbst zu erkennen und da zu versuchen rauszuwachsen und sich daraus zu befreien. Und genau, deshalb wird bei so einer Tekmil-Runde würde der Fokus vor allem auf einem selbst liegen, wie man sich selbst eingeschätzt hat, wenn es gerade das Thema ist. Das kann unterschiedliche Ausprägungen haben, so ein Tekmil. Also ich finde das auf jeden Fall ein interessantes Konzept. So ein Feedback-Runde finde ich auf jeden Fall spannend und ist auf jeden Fall, glaube ich, auch etwas Außergewöhnliches für einen Podcast. Ich wäre auf jeden Fall dabei, fände das super. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ja, von mir aus können wir das gerne mal versuchen. Klingt ein bisschen aufregend, aber ja, gerne. Also zu dieser Frage, wer moderiert, würde mir auch noch einfallen, dass es relativ, aus meiner Sicht relativ ungewöhnlich ist, dass bei Themen, die eher aus so Geschlechterbefreiung und vielleicht auch Miteinander in politischen Zusammenhängen oder so betreffen, dass sich da Cis-Männer zu Wort melden und sagen, hey cool, ich will das irgendwie machen, weil das voll oft ein Themenbereich ist, der eher von Flint-Personen abgedeckt wird. Also auch so sich mehr für das Miteinander zu interessieren. Ich finde deswegen die Lösung auch einfach gut, so möglichst verschiedene Perspektiven da reinzukriegen. Und genau, und das gemeinsam später auszuwerten, finde ich auf jeden Fall auch spannend für so eine Podcast-Runde und hoffe, das bringt uns und alle, die das hören, auch weiter. Ja, das fände ich auf jeden Fall auch spannend, am Ende rückblickend sich zu reflektieren. Genau, zu der Moderation, glaube ich, gibt es wenig, was ich jetzt ergänzen könnte. Also auch eine Perspektive, dass es sinnvoll ist, gemeinsam sich eben den Dingen zu stellen und zu sagen, es geht alle Geschlechter was an. Und wir wollen eigentlich dafür sorgen, uns alle in die Lage zu versetzen, dass wir Aufgaben uns selber zutrauen, dass wir selbstbewusst darin sind, dass wir schauen, wer übernimmt üblicherweise welche Aufgaben. Und jetzt hier, insbesondere heute für den Podcast, finde ich es auch nochmal besonders spannend, eben aus verschiedenen Perspektiven auch Fragen stellen zu können. Und von daher finde ich es eine super Lösung. Dann würde ich sagen, machen wir am Ende auf jeden Fall diese Reflexionsrunde. Wir sprechen ja jetzt eigentlich über Kurdistan oder die kurdische Befreiungsbewegung. Was ist denn das Besondere? Also warum jetzt nicht irgendeine andere Befreiungsbewegung? Also da kann ich irgendwie aus eigener Perspektive sagen, erstmal, es gibt sicherlich auch andere Befreiungsbewegungen, die ähnliche oder gleiche Ansätze haben. Kurdische Bewegung. Ich habe einfach die kurdische Bewegung kennengelernt über Freundinnen, mit denen ich politisch organisiert war und fand es irgendwie für mich überzeugend, weil es einfach so allumfassend ist. Also es ist nicht nur eine Antifa-Gruppe, bei der es um den Kampf gegen Faschismus geht, sondern es ist auch gegen Sexismus und darüber hinaus ist es halt, sieht es in sexistischer Gewalt oder in patriarchaler Gewalt den Ursprung aller Unterdrückung. Das finde ich eine spannende Analyse. Also es wird eigentlich total umgekehrt. Dieser alte vom alten Nebenwiderspruch, der immer hinten drüber fällt, ist es auf einmal total im Fokus der ganzen politischen Auseinandersetzung. Und alle andere Unterdrückungsformen, also auch Rassismus und so weiter und auch die Ausbeutung der Natur, wird darauf zurückgefolgert. Also weil wir halt eine Mentalität haben, die irgendwie nicht nur Menschen untereinander in ein ungleiches System stellt, sondern auch Mensch und Natur. Also der Mensch ist mehr wert als die Natur und der weiße Cis-Mann, der hetero ist, ist halt mehr wert als anderen Menschen in der Gesellschaft. Und ich finde es einfach, ich finde es eine runde Analyse für mich. Und ich kann damit gut arbeiten, weil mir alles wichtig ist. Also ich bin natürlich Antifaschistin, aber ich bin auch gegen die Ausbeutung der Natur und gegen das kapitalistische System. Und gleichzeitig ist es irgendwie nicht nur irgendwie so ein schönes ideologisches Konzept, sondern das ist mega konkret, weil es halt die basisdemokratische Bewegung in Nord- und Ostsyrien gibt und im Osten der Türkei, also in den kurdischen Gebieten, wird das seit Jahren angewendet, einfach weil, also zum Beispiel in der Osttürkei, die Menschen einfach so alleine gelassen werden. Also natürlich ist ganz, ganz viel zerstört worden durch den türkischen Staat, aber dadurch ist halt auch die Notwendigkeit entstanden, sich selbst zu organisieren, weil es organisiert keiner irgendwas für dich. Also es ist mega konkret von Kooperativen, die gemeinsam Essen produzieren, Kooperativen, die sich um Energie kümmern und so weiter. Also es geht ganz konkret ums Leben und in Nord- und Ostsyrien so ist ja Selbstverteidigung auch super wichtig. Aber Selbstverteidigung ist ja auch ein Riesenkonzept. Das ist ja nicht nur, dass ich gegen den IS irgendwie in Nordsyrien kämpfe, sondern Selbstverteidigung für mich ist auch, dass ich mich gegen die Zerstörung irgendwie der Natur einsetze, weil letztendlich ist das eine Riesenbedrohung und wird mich auch zerstören. Es ist langsamer und unsichtbarer als der IS-Kämpfer mit seiner Waffe. Aber und kurdische Befreiungsbewegung hat auch ein, also Selbstverteidigung ist ein zentrales Konzept Es gibt ganz viele Gründe dafür, sich mit dem demokratischen Konföderalismus auseinanderzusetzen und den Gedanken der kurdischen Freiheitsbewegung mit den Gedanken von Abdullah Öcalan, weil es ist super interessant und es ist auch niedrigschwellig geschrieben. Also seine Texte sind jetzt auch nicht so mega abstrakt, sondern es geht um das konkrete Leben. Könnt ihr grob erklären, was der demokratische Konföderalismus ist? Der demokratische Konföderalismus ist das Organisierungsprinzip, was in momentan vor allen Dingen in Nord- und Ostsyrien angewendet wird und auch auf die Ideen der Freiheitsbewegung Kurdistans und auch Abdullah Öcalans zurückgeführt ist. Und die Grundidee ist dabei, dass sich alle Identitäten organisieren können, in der selbstgewählten Identität in allen Bereichen, sei es jetzt Jugend, Frauen, in irgendwelchen Kommunen, Gegenden, unter Religionen oder in allen möglichen Identitäten, die Leute für sich finden. Dieses eine basisdemokratische Verbindung schafft und eine Basis aufbaut und die sich konföderal zusammensetzt. Damit sind auch die Grundprinzipien des demokratischen Konföderalismus halt genau die Basisdemokratie, die Geschlechterbefreiung und die Ökologie. Dann könnten wir gleich zur nächsten Frage kommen. Genau, das wäre so erstmal die Frage an Women Defend Rojava. Warum fandet ihr es wichtig, so einen Workshop in Oldenburg zu haben? Ich finde, dieses Thema sollte mehr Raum kriegen generell. Ich bin selbst viel in, oder eigentlich nur in autonomen Gruppen, also in Flint-Gruppen organisiert und selten in gemischtgeschlechtlichen Gruppen unterwegs. Aber ich kriege immer wieder so durch Gespräche mit GenossInnen mit, dass die sich schon sehr aufregen über bestimmtes Verhalten in gemischtgeschlechtlichen Gruppen. Und da ist dann irgendwann im Gespräch mit Christian dass die Idee entstanden, so ey, das wäre doch cool, wenn er auch mal mit einer Genossin oder einem Genossen zusammen nach Oldenburg käme und hier diese Idee vorstellen würde, wenn die beiden, also das wären jetzt ja Luise und Christian gewesen, wenn die beiden ein bisschen hier auch Prozesse angestoßen hätten. Es gibt hier ja antipatriarchale Männlichkeitsgruppen oder kritische Männlichkeitsgruppen auch schon in Oldenburg, aber es ist halt nochmal ein anderer Ansatz. Und das ist jetzt nicht nur Oldenburg. Ich glaube, das brauchen wir einfach überall, weil es noch viel mehr Reflexionen braucht zu Dingen, angefangen von was ist überhaupt Patriarchat und dann halt, wie sehe ich das in mir selbst und dann wiederum auch in Gruppendynamiken und so, wie was für Merkmale hat das, wie erkennen wir das, wie können wir das ansprechen, angehen. Ein konkretes Beispiel, was ich dazu geben könnte, was so Anlass oder Hintergrund auch vom Workshop war, warum diese Idee gemeinsam entstanden ist und dann der Workshop dann ausgearbeitet worden ist, ist ein Beispiel irgendwie, dass Männer dann, also cis-männliche Genossen, beispielsweise ein Plakat von einer Yepeje-Kämpferin in ihrem Zimmer hängen haben und die ganz dolle bewundern. Ja, die fast vergöttlicht wird eigentlich, gleichzeitig aber beispielsweise innerhalb von einer heterosexuellen Zweierbeziehung genau diese Genossen ihre eigene Freundin ganz, ganz anders betrachten. Also ihr zum Beispiel diese Stärke nicht zuschreiben. Na, also diese Kluft auch zwischen privat und politisch, wie betrachte ich Flint-Personen, welche Rollen schreibe ich ihnen zu, gibt es einen Unterschied dazu, auf der einen Ebene zu sagen, oh ja, die Yepeje-Kämpferin, die ist so wahnsinnig stark und die können es dort alles machen, aber nicht die Stärke eigentlich in jeder Flint-Person zu sehen oder das Potenzial dazu in jeder Flint-Person zu sehen. Und das sind so, dafür brauchen wir erstmal eine gemeinsame Basis, um zu sagen, okay, solche Betrachtungsweisen kritisieren wir. Die können wir nur dann kritisieren, wenn wir daran auch irgendwas kritikwürdig finden und halt sagen, es reicht nicht aus, nur die Yepeje-Kämpferin zu bewundern. Ein Begriff, der da immer wieder anfällt, ist ja toxische Männlichkeit. Ist das was, also habt ihr dafür eine Definition, ist das überhaupt ein Begriff, den ihr dabei verwendet? Oder ist dieser Begriff aus eurer Sicht irgendwie inadäquat? Also es ist ja eine Frage im Endeffekt nach der Patriarchatsanalyse, der wir folgen Von daher ist es schon sinnvoll, an Männlichkeit noch irgendwie ein weiteres Wort anzuhängen, weil es nicht darum geht, per se Männer abzulehnen oder zu sagen, da ist sowieso Hopfen und Malz verloren, sondern es eben darum geht, unsere patriarchalen Eigenschaften und Verhaltensweisen, unsere Muster zu erkennen, zu reflektieren und die eben abzulegen. Und wir verwenden, ich weiß nicht, wie es bei Women Defend Rojava ist, aber wir verwenden viel den Begriff der patriarchalen Männlichkeit. Dabei geht es eben darum, also in der Analyse des Patriarchats, wir befinden uns momentan im kapitalistischen Patriarchat. Das heißt, das Patriarchat betrachten wir als die älteste und erste Form von Unterdrückung, innerhalb derer viele weitere Formen entstanden sind. Weil ein Kernelement der Entstehung des sogenannten Patriarchats eben genau die Aufspaltung in zwei Gruppen und die Unterteilung überhaupt in zwei Gruppen war. Also die Entstehung von Geschlecht und die unterschiedliche Bewertung und Rollenzuschreibung innerhalb von diesem Konstrukt. Und hat sich ja die Menschheitsgeschichte über 5.000, 6.000 Jahre entwickelt. Es gab die Zeit auch des Feudalismus, also verschiedene Phasen, wie sich Gesellschaft organisiert hat, wie Gemeinschaften zusammen gelebt haben. Und heute sind wir eben in der Zeit des kapitalistischen Patriarchats und haben eben all diese 5.000 Jahre Patriarchat eigentlich als jedes einzelne Individuum auch verinnerlicht. Genau, von daher würde ich davon ausgehen, dass eigentlich toxische Männlichkeit und patriarchale Männlichkeit wahrscheinlich relativ synonym zu gebrauchen sind. Ich bin mir da nicht sicher, aber ich denke schon. Hier ist jetzt gerade nochmal ein Zitat von Öcalan eingefallen, der ja die Leitfigur der kurdischen Freiheitsbewegung ist und ganz viel den ideologischen Grund geformt hat für das, was in Nord- und Ostsyrien unter anderem zu sehen ist, also den demokratischen Konföderalismus. Und er hat gesagt, dass wir alle die dominante Männlichkeit in uns selbst töten sollen. Also da gibt es diesen Spruch, kill the dominant male. Und das finde ich ganz gut und ich finde es auch wichtig, dass es alle Leute damit gemeint sind, also egal welches Geschlecht sie haben. Vielleicht könntest du darauf noch mal ein bisschen mehr eingehen, weil es ja klingt so ein bisschen theoretisch. Hast du da vielleicht ein praktisches Beispiel oder vielleicht die Frage an alle? In Bezug zu dominanter Männlichkeit, die wir alle in uns kämpfen müssen, können wir ja vielleicht betrachten, dass wenn wir sagen, wir leben in einem Patriarchat, das heißt in einem System, was auch sehr durch die Männlichkeit dominiert wird, dass wir alle damit groß geworden sind, demnach alle davon Spuren in uns tragen in unterschiedlicher Intensität, damit auch alle Menschen irgendwie so männliche Verhaltensweisen gelernt haben von klein auf, indem sie Geschlechterrollen gelernt haben, egal ob sie sich da drin bewegen oder ein bisschen dagegen. Und diese zu erkennen und diese ganzen Einflüsse zu hinterfragen und vielleicht auch zu verändern, um ein bisschen mehr dorthin zu kommen, wie wir eigentlich sein wollen und nicht durch eine Beeinflussung von einem patriarchalen System. Das wäre dann in meinen Augen auch dieser Blick von die dominante Männlichkeit töten. Und das können wir konkret darin beobachten, zu sagen, okay, wie reden wir miteinander, wie sehen wir einander, genau. Das vielleicht ganz praktisch darzustellen, fällt uns in der politischen Arbeit halt immer wieder auf, dass bei Redebeiträgen sehr viel Cis-Männer reden und ich glaube auch einfach sozusagen, dass schnell, also irgendwie einfacher zu fallen scheint. Und ich glaube, so ganz einfache Erklärung wäre einfach zu sagen, ja, vielleicht wollen Flint-Personen auch nicht so gerne im Mittelpunkt stehen oder irgendwie sowas. Und ich glaube, man muss dann immer noch ein bisschen weiterdenken und dann nicht einfach dabei aufhören, ne? dass manche vielleicht nicht so schnell das Wort ergreifen. Weil ich glaube, viele Flint-Personen kennen so die Situation, dass wenn Cis-Männer dabei sind, dass die Gruppe anders reagiert, als wenn das nicht so ist, weil dann einfach automatisch die Gruppendynamik sich anders entwickeln muss. Das heißt dann sozusagen auch, sich einfach dessen auch bewusst zu werden und nicht einfach zu sagen, ja, mir fällt es halt vielleicht nicht so schwer zu reden oder sowas, sondern auch, wie kann ich dazu beitragen, dass es anderen auch leichter fällt zu reden? Wie kann ich dabei unterstützen? Wie wäre der Workshop denn eigentlich abgelaufen? Also es geht ja darum quasi, dass die eigene Rolle oder das eigene Männlichkeitsbild oder das eigene dominante Männliche in sich zu finden und zu töten. Wie kann das in einem Workshop passieren? Ja, zu dem Workshop, also zu der Frage, die vorhin schon gegeben worden ist, warum dieser Workshop in Oldenburg? sondern eben genau die Erfahrung an vielen Orten sehr ähnliche ist, dass eben innerhalb von Gruppen einfach sehr ungünstige Dynamiken entstehen, viel patriarchales Verhalten zutage tritt, insbesondere in den Momenten, wo es viel Stress gibt oder ein hohes Aktivitätslevel. Also beispielsweise ist eben 2019, zweiten Hälfte 2019 wieder eine verschärfte Kriegssituation gewesen ist in Nord- und Ostsyrien und darauf in Deutschland viel, also auch über Deutschland hinaus, aber innerhalb von Deutschland, wo wir uns bewegen, ganz viele Soli-Komitees entstanden sind, Widerstandskomitees entstanden sind, die sich eben auch unter den beiden Kampagnen Women Defend Rojava und Rise Up for Rojava begriffen haben. Und dass eben bei einer Reflexion der Arbeiten das einen großen Raum eingenommen hat, zu sagen, wie das gestört hat, weil es immer wieder Zeit und Kraft bedeutet hat, aufzuwenden für Flint-Personen, alles so halbwegs in Bahnen zu halten, auch vom sozialen Gefüge her. Dass eben ganz viel auch verloren geht, was sonst investiert werden könnte in die wichtige politische Arbeit, auch die wir machen. Weil eben ja dieses Verhalten, also patriarchale Verhaltensweisen an den Tag gelegt worden sind, damit viel Verdrängung stattgefunden hat, es viel Ärger gegeben hat. Und davon sind wir sozusagen ausgegangen innerhalb dieser Reflexion, dass wir gesagt haben, okay, es wird sich in diesen Komitees und Gruppen sehr explizit auf die Freiheitsbewegung Kurdistans bezogen und in den meisten Fällen konkret eben auf Rojava. Wenn wir uns Rojava anschauen, dann müssen wir da eigentlich sprechen auch von einer Frauenrevolution, was es vor allem ist, mit einer Ideologie, die über 40 Jahre Kampf entstanden ist, mit der Frauenbefreiungsbewegung Kurdistans, die innerhalb dieses Kampfes und dieser Geschichte entstanden ist und sich eben ihre Ideologie darin erarbeitet hat, über Erfahrung, über Reflexionen, über Probleme auch im Zusammenleben. Und davon ausgehend, wir eben gesagt haben, wenn wir uns darauf beziehen und wenn wir sagen, wir sind solidarisch mit dieser Bewegung und diesem Kampf und dieser Revolution dort, dann müssen wir uns auch andersrum fragen, was es für uns bedeutet, solidarisch zu sein. Wollen wir das auf einem oberflächlichen Level so bestehen lassen? Oder was sind eigentlich die Werte und Prinzipien, die zu diesem gesellschaftlichen Umschwung geführt haben oder ihn möglich gemacht haben, die vertreten werden und die versucht werden, in der Gesellschaft eben zu erreichen? Und das ist quasi so der erste Teil innerhalb des Workshops, den Bezug und die Grundlage eigentlich zu setzen. Das heißt, sich die Geschichte und Ideologie der Frauenbefreiungsbewegung Kurdistans anzuschauen und zu gucken, wo kommt es her? Wie sind bestimmte Elemente entstanden? In welchen Zusammenhängen? Um überhaupt erstmal so die gemeinsame Basis wirklich auch zu schaffen, davon ausgehend in die Diskussionen zu geraten und sich auf das Gleiche eigentlich zu beziehen. Und dann eben im Fortlauf interaktiv zu werden und auch alle zum Sprechen zu bringen, in dem Sinne wirklich die konkreten Probleme in den Arbeits- und Umgangsweisen zu benennen und zusammenzusammeln. Also das heißt, dass wirklich alle am Workshop Beteiligten einfach aufschreiben, auch anonym aufschreiben, was ihnen in den Monaten der gemeinsamen Aktivität aufgefallen ist. Und zu versuchen, das eben zu analysieren auf Grundlage von einem theoretischen Input, von den Werten und Prinzipien der kurdischen Frauenbefreiungsbewegung, aber auch in Bezug auf verschiedene Formen von Gewalt. Und am Ende eben aus dieser Problembetrachtung, aus der Problemanalyse auf Grundlage von ideologischem Input hinterher zu schauen, was können Lösungsansätze sein, die wirklich dazu führen, dass es in Zukunft so nicht mehr passiert und alle die Möglichkeit haben, an sich zu arbeiten und miteinander zu arbeiten. Genau, und vielleicht, Christian, vielleicht kannst du noch mal ein paar konkrete Beispiele geben, wie das aussehen kann. Ja, also eine Sache, die immer wieder auftritt, wenn Gruppen irgendwie miteinander, wie die Freundin auch schon gesagt hat, viel und intensiv arbeiten, ist das, also dass Gesprächsdynamiken sehr anstrengend und sehr eintönig auch teilweise werden. Also das kann irgendwie hinterfragt werden, so wie oder und Lösungen können gefunden werden, wie wir jetzt auch zum Beispiel am Ende des Podcasts machen wollen, so eine Auswertung zu machen, das auch als Gruppe immer wieder zu machen, um zu gucken, wie funktionieren wir miteinander und wo gibt es Schwierigkeiten. Genauso können Dynamiken entstehen, wie wir auch schon am Anfang drüber geredet haben, welche Personen übernehmen welche Funktionen und Rollen. Also welche Personen kümmern sich umeinander, wenn es einem schlecht geht in einer stressigen Phase. Welche Personen treten in die Öffentlichkeit, welche erheben ihre Stimme oder sprechen ins Mikrofon. Welche Leute bestimmen den Text, der geredet wird. Und all das halt zu hinterfragen und immer wieder anzugucken und gerade auch unter diesem Aspekt von Patriarchat zu hinterfragen, damit wir uns gemeinsam darin entwickeln können und das, wofür wir kämpfen, auch die ganze Zeit in unserem Alltag und miteinander dann umzusetzen. Ich habe eine neue Frage. Also wir haben ja jetzt viel über patriarchale Männlichkeit geredet und inwiefern wir das gemeinsam alles versuchen wollen zu verändern. Aber es ist ja nochmal ein ganz anderer Standpunkt, wenn ich eine Flint-Person bin und mir den Bereich angucke. Und meine Frage wäre, inwiefern diese kurdische Freiheitsbewegung auch arbeitet mit einer Selbstermächtigung von Flint-Personen und einem Empowerment. Was mir jetzt so ganz spontan dazu einfällt, ist, glaube ich, eine Erfahrung, die ganz viele Menschen machen, die irgendwo einer marginalisierten Gruppe, also Teil einer marginalisierten Gruppe sind, dass es total gut tut, für einen bestimmten Teil der Arbeit zumindest in einer autonom strukturierten Gruppe zu sein. Und das ist auf jeden Fall was in Rojava ja auf allen Ebenen etabliert wurde, sozusagen jeder, also es ist nicht nur irgendwo ein Randthema sozusagen, irgendwie die Geschlechterbefreiung, sondern auf, oder der Status auch der Frauen oder irgendwie sowas, sondern in jedem Bereich gibt es immer noch mal eine autonom organisierte Gruppe, die das unter sich abspricht. Und andererseits dann aber natürlich auch zum Beispiel eben dieses Co-Vorsitzende System, dass man einfach sagt, man besetzt einfach jede Position doppelt mit einer Frau und einem Mann, um dafür zu sorgen, dass es auch überall eine Repräsentation gibt, was ja oft auch so ein Punkt ist, der einfach fehlt und dann ja auch wiederum dazu führt, dass es Vorbilder gibt, also im Sinne von Empowerment, ne? Wo kann man überhaupt hinkommen? Ich finde ein Beispiel aus Kurdistan auch sehr interessant, und zwar der Umgang mit Gewalt in der Familie. Also wenn in einer Hetero-Beziehung der Cis-Mann Gewalt anwendet, dann ist der Umgang in kurdischen Gebieten so, dass Frauenstrukturen übernehmen, also die erstmal, also oder vielleicht erstmal die Basis ist, es wird ein gesellschaftliches Problem und nicht als privates wie hierzulande eingeordnet. Also es ist kein Ehedrama oder Familiendrama oder so, sondern es ist das Patriarchat, das patriarchale System in dem Mann, das da wirkt. Und deshalb geht es halt die gesamte Gemeinschaft an. Die Frauenstrukturen und die Frauensicherheitsstrukturen nehmen dann, soweit ich weiß, fragen die Frau erstmal, was sie braucht. Dann gibt es die Möglichkeit, dass der Mann erstmal das gemeinsame Zuhause verlassen muss für eine Nacht. Dann wird auch in der Gemeinschaft des Mannes, also zum Beispiel da, wo er arbeitet oder so, da wird öffentlich drüber gesprochen und die Gemeinschaft mit reingezogen und gemeinsam diskutiert, wie es dazu gekommen ist. Ja, ich denke, das Empowerment hat verschiedene Elemente, oder auch eine antipatriarchale Auseinandersetzung von Flint-Personen hat verschiedene Elemente. Auf der einen Seite natürlich auch die Analyse, Reflexion und das Ablegen der Haltung und der Persönlichkeit, also der unterdrückten Persönlichkeit. Und da gibt es Beispiele überall, denke ich, wo das Patriarchat herrscht. Wir haben heute auch schon einige genannt, jetzt heute Abend. Beispiele von, wer traut sich eigentlich welche Aufgaben überhaupt zu? Es ist dann eben ganz einfach zu sagen, ja, die Frauen haben sich halt nicht dafür gemeldet oder Trans-Inter-Personen haben sich halt nicht dafür gemeldet, wollten das halt nicht machen. Genau, aber da hängt ja mehr hinter. Es ist ja kein Zufall, wenn überwiegend bestimmte Personengruppen bestimmte Aufgaben sich nicht dafür melden und sich zum Beispiel das nicht zutrauen. Und innerhalb von autonomen Rahmen, also von Blindrahmen, wie es Lisa auch gerade benannt hat, die es in Rojava für jeglichen Bereich des Lebens gibt, kann eben so ein Empowerment stattfinden. Es sind auch ja gar keine Cis-Männer vorhanden, die diese Aufgaben übernehmen könnten. Das heißt, man ist wirklich in der Situation, wir müssen jetzt eigentlich diese Aufgaben uns alle aneignen und gucken, wie wir die erfüllen können. Und gleichzeitig gibt es natürlich auch Momente, sind wir natürlich auch als Flint-Personen nicht frei davon, patriarchales Verhalten an den Tag zu legen. Also es ist beispielsweise jetzt so eine einfache Situation, wären vielleicht Gesprächsdynamiken. Gibt es klar auch Flint-Personen irgendwie, die andere viel unterbrechen oder nicht gut zuhören. Da natürlich zu schauen, diese Verhaltensweisen abzulegen und sehr klar zu kritisieren und darin eben auch tief zu gehen. Und ich denke, das ist, das ist halt ein Aspekt, dieser Tiefgang da drin, egal welche Art von Verhalten, also wo wir selbst unterdrückerisch wirken oder wo sich unsere unterdrückte Persönlichkeit zum Ausdruck bringt. In beiden Teilen ist es sehr wichtig, wirklich in die Tiefe zu gehen und auch zu schauen, an welchen Stellen in der Lebensrealität, in der Lebenserfahrung ist das entstanden und wie hängt das mit dem Patriarchat zusammen, wie ist das abzuschaffen? Und das eben über eine sehr offene, ehrliche und radikale Art und Weise zu äußern und das auch so sich gegenseitig zu geben, also sich gegenseitig auch sehr klar und ehrlich zu sagen, was wir aneinander entdeckt haben. Also beispielsweise Techmeal wäre eine Form von Empowerment. Ja, es wäre zum Beispiel eine Methode, wo man nicht sagen würde, am Ende kriegt das nochmal irgendwie so einen negativen Zug oder so, sondern wirklich dieses, eine Kritik kann ja nur gegeben werden, wenn auch wirklich was gemacht worden ist. Und eine Kritik ist immer aus Liebe, eine Selbstkritik auch, weil wir uns eben verbessern und entwickeln wollen und befreien wollen. Und empowernd ist bei den autonomen Gruppen, finde ich auch, dass man halt, also man kommt zusammen in einer bestimmten Konstellation. Also es gibt ja teilweise zum Beispiel auch Transpersonen, die sich dann autonom treffen als Pläner, zum Beispiel wenn wir uns gemeinsam fortbilden. Und diese verschiedenen autonomen Pläner, die organisieren sich ja auch auf eine gewisse Art und Weise dann untereinander. Also die diskutieren Situationen durch und können dann mit einer klareren Position auch wieder in eine gesamte Gruppe reingehen und da irgendwie auch eine gewisse Stärke besser irgendwie nach austragen und sich gegenseitig auch unterstützen. Und ich glaube, das ist auch sehr empowernd, dass es nicht, also dass dadurch erstmal ein Ort geschaffen wird, wo Dinge einfacher artikuliert werden können. Und dann gibt's die Möglichkeit, dass eine Person, die sich das zutraut, das dann auch im gemeinsamen Plenum wieder ausspricht. Ja, und was mir auch noch zum Empowerment einfällt, das betrifft jetzt, finde ich, auch gar nicht nur das Empowerment von Flint-Personen, sondern ganz allgemein als Gesellschaft. Was mich immer so beeindruckt ist, was ich davon mitkriege, ist so ein Netzwerk sozusagen, was versucht, jede Person irgendwie einzubinden. Das ist ja so ein bisschen auch die Idee von dem demokratischen Konföderalismus, wie er aufgebaut wird in Rojava. Also, dass sich jede kleine Einheit organisiert und vernetzt mit anderen Einheiten und genau, und darin auch, also ich muss jetzt gerade deshalb dran denken, weil jetzt unter Corona wurde ja auch ganz viel, auch in unserer Gesellschaft und dann eben auch in der deutschlandweiten Women Defend Rojava Gruppe über die Zunahme von Gewalt in dieser Situation gesprochen, Gewalt gegen Frauen oder gegen Flint-Personen, und da ging es ganz viel darum, einfach, wie schafft man es, alle Personen auch zu erreichen, ne? Also, weil Gewalt kann häufig vor allem in so Vereinzelungssituationen passieren. Und ich denke, das kennen ganz viele, ne? Ob das jetzt irgendwie Polizeigewalt betrifft oder alle möglichen anderen Formen von Gewalt, ne? Wir fühlen uns einfach immer stärker, wenn wir irgendwo eine Gruppe haben, mit der wir sind und nicht so ganz allein dieser Situation gegenüber. Genau. Und das ist halt auch so eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, ne? Wie schafft man es wirklich, so ein Netzwerk aufzubauen? Also wir als Women Defend Rojava Oldenburg wollten gern nochmal Werbung machen für alle Flint-Personen, die Lust haben, sich gemeinsam zu organisieren. Wir sind offen für neue Menschen. Im Text des Podcasts wird eine E-Mail sein, bei der ihr euch melden könnt, wenn ihr Interesse habt, mal zu einem Treffen zu kommen. Und zu dem Workshop, den wollen wir gerne im Frühjahr dann nachholen, wenn die Lage sich ein bisschen beruhigt hat. Es kommt Zustimmung von den beiden Referentinnen. Hier durch die Kamera sehe ich das. Wir wollen auch noch alle Menschen zum Langen Marsch einladen, der im Februar stattfindet, traditionell jedes Jahr. Dieses Jahr wird der in Frankfurt am Main starten, am 4. wird sich versammelt und am 5. geht's los. Und dann geht der Lange Marsch bis nach Straßburg, wo es am 13.02. enden wird. Und der Lange Marsch ist für die Freiheit von Abdullah Öcalan und unter dem Motto gegen Isolation, Faschismus und Unterdrückung. Öcalan ist seit über 20 Jahren im türkischen Gefängnis und auch ein Ideengeber für demokratischen Konföderalismus, für den Kampf gegen das Patriarchat, auch vertretend für die ganze kurdische Bevölkerung im Gefängnis und isoliert. Seine Freiheit zu fordern heißt auch, die Freiheit für seine Ideen und für eine andere Welt zu fordern. Und da wollen wir euch alle dazu einladen. Ja, und dieser Marsch, das ist super inspirierend, weil da Menschen von überall herkommen. Natürlich dieses Jahr Corona-Einschränkungen, aber trotzdem hat man die Möglichkeit, sich mit ganz vielen inspirierenden Menschen, jung und alt, aus ganz Europa und auch außerhalb Europas zu unterhalten und gemeinsam auch, bekommt auch so Inputs und geht gemeinsam auch so mal so ein Tech-Meal macht man zusammen und so. Das ist echt spannend. Also da habe ich sehr viele nette Leute, als ich da vor 2 Jahren mitgemacht habe. Und dann wollten wir noch die Kampagne 100 Gründe bewerben. Da kann man also auf der Homepage 100-reasons.org unterschreiben. Und da geht es darum, dass es eine Anklage gegen Erdogans feminizidale Politik. Natürlich braucht das Projekt in Rojava gerade jetzt mit Corona ganz, ganz viel Unterstützung und gibt auch jetzt gerade wieder verschiedene Aktionen, wo man spenden kann oder sich einbringen kann. Den Link findet ihr dann auch in den Shownotes vom Podcast. Dann bleibt uns eigentlich noch das vereinbarte Tech-Meal und ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie das läuft. Insofern die Frage. Also das Tech-Meal ist immer möglichst kurz. Geht darum, von sich zu lernen und damit aufs System zu schließen, Kritiken und Selbstkritiken. Es werden auch keine genannten Kritiken oder Selbstkritiken kommentiert und es bedarf auch keiner Wiederholung. Ich würde sonst mal anfangen. Ich würde mich für die Runde selbst kritisieren, dass ich mich eher zurückgehalten habe, auch wieder in dem Punkt von Männer oder Cis-Männer im Themenbereich Patriarchat sich eher hinten halten, um dann nicht so in Fokus zu kommen und mich auch recht unkonkret an einigen Punkten nur geäußert habe. Und ich würde noch eine kurze Kritik an Thomas geben. Und zwar gab es eine Situation, wo die Meldung von Thomas so zu einer Unterbrechung der einen Freundin geführt hat. Und quasi dahinter zu überlegen, was Moderation quasi auch immer für einen Einfluss hat und dass es auch in Punkten verunsichern oder aus dem Konzept bringen kann. Zu dem Podcast kann ich sagen, dass die von sehr wichtige Arbeit machen, sehr wichtige und sehr gute Arbeit machen. Vielen Dank dafür, auch dass ihr uns eingeladen habt und wir uns jetzt heute mit so vielen Themen auseinandersetzen konnten und die in die Öffentlichkeit tragen. Als Kritik würde ich reingeben, dass wir viel auch über die kurdische Bewegung und die kurdische Frauenbewegung geredet haben und keine kurdische Freundin dazu eingeladen haben. Und es wäre auch gleichzeitig ein Vorschlag, dass es auch möglich wäre, dort nochmal nachzufragen und nochmal einen eigenen Podcast auch zu dem Thema zu machen. Ich würde als Selbstbeobachtung sagen, dass ich mich auch eher zurückgenommen habe und so in dem Sinne hat es vielleicht auch etwas mit patriarchalen Strukturen zu tun, so Verantwortung vielleicht dann auch nicht übernehmen zu wollen oder sich ein bisschen darauf auszuruhen, sage ich jetzt mal, dass es vielleicht andere besser wissen, wo ich merke, dass ich mich auf jeden Fall noch mehr auseinandersetzen könnte. Und ganz allgemein so an die Gruppe könnte ich aber sagen, dass ich es ein ziemlich angenehmes Gesprächsklima fand. Und was ich ganz spannend fand, war auch, dass es tatsächlich, das wird man jetzt vielleicht im Podcast nicht hören, weil das rausgeschnitten wird, aber viele Pausen gab und längere Pausen auch. Und ich könnte mir vorstellen, dass das schon auch wichtig ist in Gruppen, weil es einfach dieser Impuls so unterschiedlich schnell kommt bei verschiedenen Personen. Und ich das immer wieder auch merke, dass ich bin ein Mensch, glaube ich, der sehr schnell das Bedürfnis hat, irgendwas zu sagen und die Pause jetzt abzukürzen. Und wenn man versucht, das zu verhindern, dann werden die anderen auch irgendwann auf jeden Fall was sagen, nur vielleicht nicht ganz so schnell wie man selbst. Das fand ich ja, ganz angenehm, dass das hier ausgehalten wurde, die Pausen. Ich hätte auch eher so eine Selbstbeobachtung, dass ich immer wieder unsicher werde, wenn ich länger spreche. Und ich würde da gerne selbstsicherer auftreten und einfach hinter dem stehen, was ich sage, weil ich da schon viel drüber nachgedacht habe, viel zugelesen habe. Und dann könnte ich es auch selbstsicherer darstellen. Dann mache ich mal weiter. Vielleicht eine Selbstkritik. Ich merke, dass ich das gar nicht so einfach finde. Also ich glaube, es braucht voll Übung, dann noch mal kurz zu überlegen, was ist mir eigentlich aufgefallen. Genau, vielleicht das so ein Punkt. Anderer Punkt, bei dem auch so ein Stück weit zurücknehmen. Ich habe die ganze Technik-Orga Thomas überlassen. Ich weiß eigentlich, dass ich das auch hinkriegen kann. Also, ne, genau, vielleicht werde ich da in Zukunft auch mal gucken, ob wir das ein bisschen besser verteilen können. Genau. Ja, aber sonst fand ich die Runde auch, fand ich, hat gut geklappt. Ja, meine Selbstbeobachtung war das, was ich immer wieder auch gerne, also immer wieder an mir bemerke, dass ich versuche, Dinge voranzutreiben und irgendwie voranzubringen. Also ihr habt die Pause, also ich soll mich zwar nicht darauf beziehen, aber es gab die Pausen und ich glaube, ich war die Person, die am meisten diese Pausen dann gebrochen hat und etwas, wo ich, glaube ich, auf jeden Fall noch lernen kann, das ein bisschen besser auszuhalten und auch vielleicht mir noch ein, zweimal mehr Gedanken zu machen, bevor ich was sage. Ja, aber davon abgesehen fand ich das sehr, sehr angenehm und fand das ein sehr schönes Gespräch. Hey, falls ihr jetzt auch Interesse bekommen habt, eine Folge mit uns zu gestalten, schreibt uns gerne eine E-Mail an mykäfercast@riseup.net. Damit ihr keine Folge mehr verpasst, könnt ihr euch in unserem Newsletter eintragen oder unseren RSS-Feed in eure Podcast-App herunterladen. Weitere Informationen findet ihr auf unserem Blog unter mykäfercast.noblogs.org. So, das war's für heute mit dem ersten Podcast im Jahr 2021. Für die nächsten Monate haben wir schon einige interessante Themen im Blick. Ihr könnt also gespannt bleiben und wir freuen uns, wenn ihr im nächsten Monat wieder reinhört. Das war's für diesmal. Und wie jeden Monat, Tod dem Kapitalismus.